Schon von Weitem sieht man den Schornstein. Im Wedding, unweit der vielbefahrenen Müllerstraße, liegt das 1911 erbaute, heute denkmalgeschützte Krematorium mit seinem gedrungenen Kuppeldach. Kaum hat man das Tor durchschritten, scheint der Straßenlärm plötzlich weit weg zu sein. Ruhe kehrt ein. Die Idee architektonisch war, man sollte über diese große Wiese hier einen langen Antritt zum Krematorium haben, um sich innerlich zu fassen. Dann kommt man in diesen Innenhof hier rein und soll von den beiden Seitenarmen gehalten werden, um dann in der Kuppelhalle mittendrin quasi die Seele aufsteigen zu lassen. Jörg Heidkamp, einer der Mitbegründer von Silent Green, führt uns zu den Gebäuden. In den Seitenflügeln haben sich Galerien niedergelassen, sitzen Plattenlabel und das Music Board Berlin. In der Kuppelhalle steht auf einer kleinen Bühne ein Klavier, eine Kinoleinwand und eine Soundanlage wurden installiert. Aufeinander gestapelte Stühle warten auf die nächsten Besucher. Der Gedanke ist ja, dass Freiräume in Berlin immer weniger werden in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ganz normal aus ökonomischen Anlässen, die hier in der Stadt stattfinden. Der Platz wurde immer enger für Kulturinstitutionen und wir hatten die Möglichkeit, das Gebäude hier zu erwerben. Und das haben wir dann getan und führen es jetzt Stück für Stück in eine kulturelle Nutzung rein. Nicht das Kommerzielle steht bei dem Kunstquartier Silent Green im Mittelpunkt, sondern die Idee, Kreative und Künstler unter einem Dach zu versammeln, damit sie, salopp gesagt, über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen können. Verschiedene Medien wie bildende Kunst und Film sollen hier in entspannter Atmosphäre aufeinandertreffen können, sagt Stefanie Schulte-Strathaus vom Berliner Arsenalkino. Uns verbindet jetzt nicht unbedingt eins zu eins immer der Gegenstand, aber eine bestimmte Haltung und eine bestimmte Utopie oder visionäre Herangehensweise an unsere Arbeit. Wir verbringen Zeit miteinander hier. Es gibt schon jetzt eine Reihe von Projekten, die gemeinsam diskutiert werden, die immer wieder einzelne Partner nur bilateral verbinden. Es gibt aber überhaupt keinen Zwang. Also es gibt überhaupt keine Zwänge der Zusammenarbeit. Wir haben alle unsere eigene Identität, unsere eigene Geschichte. Auf eine lange und traditionsreiche Geschichte kann das Arsenal, das Institut für Film- und Videokunst, tatsächlich zurückblicken. Seit seiner Gründung in den 70er Jahren versteht es sich nicht nur als Abspielstätte von Filmen, vielmehr sucht man die Diskussion mit Filmkreativen aus allen Bereichen, präsentiert filmhistorische Programme und unabhängig produzierte experimentelle und politische Filme. Die Tür muss immer geschlossen sein, um die die klimatischen Bedingungen stabil zu halten. Mittlerweile befinden wir uns im Souterrain des ehemaligen Krematoriums. Hier liegen auf 525 Quadratmetern rund 10.000 Filmkopien, die das Arsenal seit seinen Anfängen sammelte. Es ist eine Sammlung, die dem freien Geist der Institution entspricht. Die Sammlung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht wie in vielen anderen Archiven auf einem Sammlungsbeschluss beruht. Also es ist jetzt kein deutsches Filmarchiv, es gibt also kein einzelnes Kriterium. Der Gang durch das Archiv gleicht einem anarchistischen Streifzug durch die Kinogeschichte. Hier treffen die bildgewaltigen Revolutionsklassiker von Sergei Eisenstein auf Underground-Filme aus dem New York der 70er Jahre, während im nächsten Regal schon der Westerner John Wayne auf seinen Einsatz wartet. Auch der Nachlass des deutschen Essay-Filmers Harun Farocki ist hier zu finden, die Filmbestände der sowjetischen Armee oder politisch brisante Filme aus Chile oder auch Kuba, die von diktatorischen Machthabern in Sicherheit gebracht wurden. Es haben ja wirklich viele Filme nur bei uns überlebt. Aber wir wissen das nicht in allen Fällen, weil sich das über die Jahrzehnte hinweg verändert hat. Insofern sind wir darauf angewiesen, dass alle, die hier sichten und hier recherchieren und auf so etwas stoßen, uns das mitteilen. Denn in dem Moment, wo man das weiß, hat man natürlich eine ganz andere Verantwortung dem Film gegenüber und einen Handlungsbedarf. Auch das gehört zur Idee des Living Archive, sicherzustellen, dass die Filme weiterleben, sie zu restaurieren, eventuell zu digitalisieren. Zum Konzept gehört auch, dass jeder für ein kleines Entgelt einen der analogen Sichtungsplätze mieten kann, um für Tage oder Monate in der Kinogeschichte zu versinken. Insofern ist sozusagen der Umzug hier an Silent Green auch ein Aufklärungsprojekt für die Öffentlichkeit. Wer zu Lebzeiten noch möglichst viele Filme sehen will, kann sich nicht darauf verlassen, das im Internet zu tun. Also der muss wirklich noch an Steenbeck und analoge Kopien sichten, darf das auch. Wir sehen darin aber vielmehr eine Möglichkeit, dass diese Filme in ihrem Weiterleben zu unterstützen. Denn dadurch, dass sie gesichtet werden, verbreiten sie sich auch im kollektiven Gedächtnis.